Ich fall nur noch einmal, liebe dich einmal, als wäre es der letzte Tag für uns. Wir sterben nur einmal, wir fühlen uns noch einmal, als wäre es der letzte Tag für uns. Ab wann verliert man das, was einen ausmacht? Ab wann verlernen wir zu fühlen? Warum sterben Träume immer, wenn man aufwacht? Und wann tut weh, was man lebt? Alle sagen mir, mein Kopf ist kaputt und Paranoia machen zu viel Druck. Doch alles gut, solange ich selber weiß, dass ich okay bin mit mir. Ich bin ein, zwei Momente von dem Glück entfernt. Drei, vier Freunde, die mich schützen werden. Deine Welt kommt mich giftig fair. Ich wieder mal denke, die Nacht frisst mich auf und ich nicht alleine schlaf, zurückzukehren. Genau dann fühle ich bisschen mehr. Genau dann fühle ich bisschen mehr. Schreib mir nur noch, als ob ich bald lebenslang im Haft bin. Und küsst mich jeden Tag, als wäre es ein Abschied. Gib mir nur was Echtes, ist doch gut. Denn meistens ist das Letzte auch das Beste, was wir tun. Ich fall nur noch einmal, liebe dich einmal, als wäre es der letzte Tag für uns. Wir sterben nur einmal, wir fühlen uns noch einmal, als wäre es der letzte Tag für uns. Ich fall nur noch einmal, liebe dich einmal, als wäre es der letzte Tag für uns. Wir sterben nur einmal, wir fühlen uns noch einmal, als wäre es der letzte Tag für uns. Wenn wir morgen nicht mehr da sind, sollen sie wissen, wir waren hier. Ich tausch gerne 100 Jahre, um ein bisschen was zu fühlen. Schenk mir mehr Momente, all das Geld ist nur Papier. Denn am Ende bleibt mir nur noch die Erinnerung von dir. Ich brauch mehr Feuer in den Augen und Benzin in meinen Adern. Mehr echte Worte, echte Freunde, nur noch ein Tag mit meinem Vater. Ich brauch mehr Träume, mehr Ziele, mehr Druck und mehr Liebe. Mehr Tage wie diese, denn unsterblich wird nur, wer nicht normal war. Auch wenn es weh tut, sag mir jeden Tag die Wahrheit. Schenk mir noch ein Lachen, denn es kann das letzte Mal sein. Gib mir nur was Echtes, ist doch gut. Denn meistens ist das Letzte auch das Beste, was wir tun. Ich fall nur noch einmal, liebe dich einmal, als wäre es der letzte Tag für uns. Wir sterben nur einmal, wir fühlen uns noch einmal, als wäre es der letzte Tag für uns. Ich fall nur noch einmal, liebe dich einmal, als wäre es der letzte Tag für uns. Wir sterben.